Aber unsere faschistischen Folterknechte wurden mit Orden behängt und befördert von Regierungen der Demokratie, für die wir gekämpft haben. Aquí comienza Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, der 16. November 2013. Hier im Zentrum von Barcelona heute ein regnerischer Tag. Es ist grau, dunkel und es regnet viel. Das ist gut nach diesem ewigen, bis weit in den Herbst hineinreichenden Sommer bzw. Frühling. Wir von Contrabanda sind ein freies Kommunikationsmedium. Das heißt, keiner politischen Macht, Partei oder Einflussnahme unterworfen. Wir sind auch nicht kommerziell, das heißt, niemand finanziert uns und kann uns in die Inhalte der Programme reinreden. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne. Wir zeigen Hintergründe. Wir mischen die Sprachen. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einem Stimmungsbild hier aus Spanien für alle Hörerinnen und Hörer, die uns weit weg hören und gar nicht wissen, was hier so los ist. Seit Wochen protestieren nämlich junge Arbeitslose in Madrid und fordern den Rücktritt der Regierung. Ihrem Beispiel wird in anderen Städten Spaniens gefolgt. Es begann am 12. Oktober, dem spanischen Nationalfeiertag. Jorge Azuaga, ein 25-jähriger Ingenieur aus Bilbao, trat in einen unbefristeten Hungerstreik. Nicht irgendwo, sondern an der Puerta del Sol, dem zentralen Platz der Hauptstadt Madrid. Er habe zwei Wege für Protest gesehen, erklärte er damals, Hungerstreik oder Gewalt. Er entschied sich für den friedlichen Weg, fordert den Rücktritt der Regierung und vorgezogene Neuwahlen. In den vergangenen Tagen schlossen sich vier junge Leute unter großem Aufsehen in spanischen Medien dem Protest an. Im Gespräch mit der deutschen Tageszeitung Junge Welt berichtete der 24-jährige Alex, ein arbeitsloser Sportlehrer, dass täglich mehr Menschen zu ihnen kämen, um ihre Solidarität zu erklären. Außer ihm nehmen der 22-jährige Alejandro und die 24-jährige Fran, beide Studenten, an dem Streik teil. Älteste der Gruppe ist Gisela, eine 45 Jahre alte Informatikerin, die seit anderthalb Jahren erwerbslos ist und versuchen muss, ihre beiden Kinder durchzubringen. Ich bin lieber hier und protestiere, als dass ich zu Hause sitze und nichts tue, sagte sie den Journalisten. Das Beispiel von Jorge Azuaga fand weit über die Hauptstadt hinaus Nachahmer. So schlossen sich ihm in Sevilla auf der Plaza de la Constitución Mari Flores und Manuel Fernández an. Auf der Plaza del Pilar in Zaragoza fordert Javier, wie die fünf in Madrid, den Rücktritt der Regierung. In Asturien verweigern fünf Bergleute die Nahrungsaufnahme, die infolge ihrer Arbeit eine Quecksilbervergiftung mit schweren gesundheitlichen Folgen erlitten haben, sich aber von Behörden und Unternehmen im Stich gelassen fühlen. Sie sammelten in einer symbolischen Aktion Lebensmittel, um diese an Familien weiterzugeben, die ebenfalls hungern, aber nicht aus eigenem Entschluss. Das gibt's nämlich auch mittlerweile in Spanien. Es gibt wirklich Leute, die haben nichts mehr zu essen. Die Behörden stellten sich bislang taub. Am vergangenen Dienstag machte das Gerücht die Runde, die Hungerstreikenden sollen von der Puerta del Sol vertrieben werden. Spontan versammelten sich Dutzende Menschen, um das zu verhindern. Tatsächlich sollten die Demonstranten zur Seite rücken, damit der traditionelle Weihnachtsbaum für die staatliche Lotterie aufgestellt werden konnte. Die Polizei forderte die Streikenden zum Verlassen des Platzes während der Einweihungszeremonie auf. Die weigerten sich und wurden daraufhin wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ebenso wie in Griechenland sind in Spanien mehr als 55% der unter 25-Jährigen erwerbslos, unabhängig von ihrem Bildungsgrad. In einigen Regionen wie Almeria sind es sogar bis 75%. Tausende junger Leute haben das Land verlassen. Die zweite am meisten betroffene Gruppe sind die älteren Erwerbslosen. Rund 60% der über 45-Jährigen sind länger als 2 Jahre ohne Job. Sie erhalten keine Arbeitslosenhilfe mehr, andere Unterstützungsleistungen gibt es in Spanien nicht, abgesehen von einer kleinen Hilfe in Höhe von weniger als 500 Euro für Familien. Am Donnerstag, vorgestern, hatte die spanische Regierung angekündigt, zum Jahresende auf weitere Notfallkredite der EU für Banken zu verzichten. Am Freitag hieß es in Bankerkreisen, Interessenten, auch aus dem Ausland, für den Kauf von 2 Instituten verlangten von der Regierung mehr Staatshilfen. Ja, meine Damen und Herren, so sieht es mittlerweile aus in Spanien. Die Jugend verzweifelt, die Jugend hungert und die Jugend wandert aus. Nicht die ganze Jugend natürlich, aber ein sehr großer Teil. Weit, weit über die Hälfte. Und das ist keine gute Nachricht. Wir freuen uns gar nicht, solche Nachrichten zu bringen und bringen zu müssen. Aber wir versuchen trotzdem, ein realistisches Bild von der Situation hier in Spanien zu zeigen, aufzuzeigen und zu bringen. Niemandsland 91.4 FM. Hören wir einmal, was Frau Lisa Hu zusammen mit der Rockband Madsen uns zu singen haben. Gegen offene Türen, schlafe nachts mit wachen Augen, hör nicht auf, dich zu verlieren. Waren wir vielleicht zu feige oder war es echt vorbei? Jeder flieht auf seine Weise, doch so einfach kann's nicht sein. Du machst deine Pläne so, als gäbe es mich nicht. Du versteckst deine steckst deine Tränen hinterm Arm. 我是一名来自中国的听众。Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Bleiben wir beim Thema Spanien. Der Spiegel brachte vor zwei Wochen einen langen Artikel zum Thema spätes Recht in Spanien. Es geht um die Opfer des Franquismus. Madrid steht eine Welle von Klagen bevor. Franco-Opfer versuchen nämlich jetzt mit Hilfe einer argentinischen Richterin Verbrechen der Diktatur aufzuarbeiten. Viermal wurde der Student José María Galante verhaftet. Jedes Mal verhörten die Polizisten in den Kellern der Generaldirektion für Sicherheit an der Puerta del Sol in Madrid ihn. Dort, wo heute die Regionalregierung sitzt, wurde er gefoltert. Zehntausende, die gegen die Diktatur kämpften, erging es ähnlich in den letzten Jahren des Franco-Regimes. Die Folter war das tägliche Brot der Verhafteten. Ich gelte noch immer als ein Verbrecher, sagt Galante im Büro der Vereinigung ehemaliger Franco-Häftlinge. Wie Civite, ein anderer Häftling, kam er erst 1977 durch eine Generalamnestie frei. Der Mann mit dem weißen Haar haut mit der Faust auf den Tisch. Aber unsere faschistischen Folterknechte wurden mit Orden behängt und befördert von Regierungen der Demokratie, für die wir gekämpft haben. Doch nun soll Schluss sein mit der Straffreiheit für die Helfer des Diktators. Die Richterin María Servini de Cubría von der ersten Kammer des Bundesstrafgerichts in Buenos Aires hat Mitte September internationale Haftbefehle gegen vier ehemalige Polizisten ausgestellt, Folterer, darunter auch Peiniger von Galante und Civite. Zumindest zwei von ihnen leben noch, Jesús Muñecas und Juan Antonio González Pacheco. 38 Jahre nach Francos Tod verlangt die argentinische Justiz deren Auslieferung. Das hat einen ungeheuren symbolischen Wert, sagt Civite. Zwar lehnt der spanische Generalstaatsanwalt ab, sie verhaften zu lassen. Natürlich, wie auch sonst. Eine Auslieferung haben spanische Staatsbürger ohnehin nicht zu befürchten. Ein Richter am Nationalen Gerichtshof will aber beide Ex-Polizisten zumindest vorladen, um zu erfahren, ob sie bereit sind, freiwillig vor Servini auszusagen. Bis heute haben die Spanier die Verbrechen, die das Franco-Regime seit dem Putsch gegen die gewählte Regierung der Republik im Juli 1936 bis zu den ersten freien Parlamentswahlen im Juni 1977 an den linken Verlierern des Bürgerkriegs beging, nicht juristisch aufgearbeitet. Um einen friedlichen Übergang zur Demokratie nicht zu gefährden, stimmte die jahrzehntelang verfolgte Opposition einer Amnestie zu. Nun aber rollt eine Klagewelle auf Spanien zu. In Buenos Aires hat Richterin Servini begonnen, den Mord am Präsidenten der katalanischen Autonomieregierung, Lluís Companys, und an weiteren 47 Politikern zu untersuchen. Anfang Dezember will sie neue Zeugen aus Spanien befragen. Das argentinische Außenministerium hat Botschaften und Konsulate beauftragt, Anzeigen einzusammeln und Videoaussagen zu ermöglichen. An die 200 Klageschriften haben unterdessen die in Madrid lebenden argentinischen Anwälte Anna Mesuti und Carlos Lepoy schon aufgesetzt. Demnächst, so glauben sie, werden sich auch Franco-Minister verantworten müssen. Darunter übrigens der Schwiegervater des heutigen Justizministers. Spanische Richter haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Anklagen gegen Folterer und Verbrecher gegen die Menschlichkeit hier in Spanien. Da ist zum Beispiel der unglaubliche Fall des spanischen Richters Garzón. Garzón hatte damals auch in London den Ex-Diktator Augusto Pinochet verhaften lassen. Der wurde dann aber von seinen Freunden in der britischen und der amerikanischen Regierung rausgehauen, freigesetzt. Das war zumindest ein Versuch von Richter Garzón, etwas gegen straflose Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu tun. Doch als sich Garzón 2008 daran machte, Nachforschungen über den Verbleib von etwa 114.000 verschwundenen Franco-Gegnern und mindestens 30.000 verschleppten Kindern von Oppositionellen anzustellen, wurde er im eigenen Land wegen Rechtsbeugung angeklagt. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein Richter, der hier in Spanien die Verbrechen des Franco-Regimes verfolgt, muss sich vor der Justiz verantworten und wird bestraft. Er wurde seines Amtes enthoben. Weil in Spanien der Rechtsweg also versperrt war, reichten zwei in Argentinien lebende Opferangehörige dort 2010 die erste Klage ein. Garzón hatte dem Franco-Regime einen systematischen Plan zur Last gelegt, um diejenigen Spanier einzuschüchtern, die der gewählten Regierung der Republik treu waren, indem man ihre Repräsentanten eliminierte. Es handelte sich also um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die weder verjährten, noch durch das Amnestiegesetz gedeckt sein. Diese Rechtsauffassung ist allerdings bei internationalen Völkerrechtsstrafrechtlern umstritten. So glaubt der Göttinger Professor Kai Ambos, dass Rechtsstaaten ihre Vergangenheit selbst aufarbeiten sollen. Servini, die Garzons Argumentation übernimmt, hat ihn im Mai als Zeugen angehört. Er ist zufrieden mit der argentinischen Revanche. Letzte Woche wurde er vor dem Menschenrechtskomitee der UNO über den Umgang des spanischen Staates mit Verschwundenen befragt und er hat berichtet. In seiner Heimat setzt sich der prominente Jurist für die Schaffung einer Wahrheitskommission ein. Die soll offiziell feststellen, was während des Franquismus passiert ist. Laut jüngsten Umfragen wollen das auch 69% der jungen Spanier zwischen 18 und 34 Jahren endlich wissen. Ich verlasse eben einen Bericht von Helene Zuber, veröffentlicht im Spiegel von der vergangenen Woche. Thank you. Fehler gemacht. Hab geliebt, geweint und gelacht. Doch ich bin eins. Ich bin eins mit mir. Hab gespielt, gewonnen und verloren. Bin gestorben, wieder geboren. Denn ich bin eins. Ich bin eins mit mir. Ja, ich bin eins. Ich bin völlig eins mit mir. Lass uns runterfallen ans Meer und uns dort am Strand vermehren. Wann werden auch wir in Sandkorn sein? Das ganze Universum passt da hinein. Verstehen, das ist dein und nicht mein Problem. Denn ich bin eins, ich bin eins mit mir. Es wird Zeit, sich zu verbeugen, und ihr seid alle meine Zeugen. Ich bin eins, ich bin eins mit mir. Ja, ich bin eins, ich bin völlig eins mit mir. So lass uns runterfahren ans Meer. Dort am Strand vermehren. Irgendwann werden auch wir in Sandkorn sein. Das ganze Universum passt. Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Vielleicht hat jemand von Ihnen diese Sprache erkannt. Meine Damen und Herren, Sie können bis morgen Abend E-Mails schicken, uns mit E-Mails bombardieren. Niemandsland bei Contrabanda 91.4 FM, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas. Mittlerweile kurz vor halb 11 Uhr vormittags. Es ist Samstag, der 16. November 2013. Melancholischer Regentag heute draußen. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen, ja, ich bin von zu Hause hierher geschwommen. Aha, ja, so schlimm? Nee, nee. Aha. Aber gut. Es tröpfelt so ein bisschen, ne? Aber überraschend, ne? Vollmond und jetzt auch keine Sonne mehr. Aha. Und dafür Regen, schon hart. Ja. Also ich freue mich. Ich kann ja nicht lügen, ne? Mir stinkt's, ja, aber auf echt? Der anderen Seite muss man natürlich zugeben, dass es auch wichtig ist. Ne? Wir haben doch seit 3 Monaten fast nur Sonne. Ja, ja. Also ich freue mich über jeden Regentropfen, der vom Himmel fällt und über jeden Regentag, den wir hier erleben können. Einfach nur aus dem Grunde, dass die Straßen auch ein bisschen sauber gespült werden. Die sehen nämlich ziemlich schmutzig aus hier in Barcelona. Die Herrschaften sparen nämlich auch am Reinigungspersonal. Und die nächsten Tage soll es aber so weitergehen. Ja, schön. Weiter so. Dann wird noch mehr gereinigt. Ja. Siehst du, die sollen es in Madrid doch regnen lassen. Dann wird der Müll weggeschwemmt, dann brauchen sie nicht jetzt wie die Ana Botella Streikbrecher da hinstellen. Obwohl, die haben sich jetzt, glaube ich, geeinigt, doch noch. Ne? Also möglicherweise kommen die Streikbrecher nur heute zum Einsatz und ab morgen geht es dann regulär weiter. Aber gut, hier regnet's, wir haben damit nichts weiter zu tun. Ja, und die Ana Botella, das ist ja die Ex-Frau von unserem unsäglichen Ex-Präsidenten Aznar hier, der halt immer noch im Hintergrund rumtrickst und schafft und wühlt und so, ja. Und jetzt hat er, wie alle anständigen Menschen, vor kurzem ein Buch vorgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. So eine Art Memoiren, also wahrscheinlich so eine Sache wie der Beckenbauer damals, der sein Buch betitelt hat, Einer wie ich, also so einer wie ich, sowas ähnliches wird es auch sein. Also ganz offiziell hat er sein Buch da vorgestellt, Einladungen rumgeschickt und so, und was ist passiert? Kein Schwein ist gekommen. Also gut, so berufsmäßig so ein paar Journalisten und wahrscheinlich noch ein paar Freunde, die er angerufen hat, aber von seiner Partei, von der Partido Popular, war niemand da, also mindestens nicht von den hohen Chargen, ne? Und also kann man ja verstehen, also wenn so einem unbelichteten, minder bemittelten Typen einfällt, was von sich zu geben. Seine rechten Gemeinplätze, die er da lostricht, genau, ist ja nicht zum Aushalten. Interessiert ja niemanden. Ne? Aber ist natürlich, wenn von seiner eigenen Partei praktisch niemand kommt, dann ist es doch so wie so ein gewisser Affront, ja. Und dann wurde er befragt, wie er das findet, dass da niemand da war von denen. Da sagt er, pues, tomo nota. Also, ich werde mir das merken, ja. Und dann also, blutige Rache üben, wenn er wieder an der Macht ist. Dieser Typ ist da bestätigt sich wieder mal, ne, je weniger Verstand einer hat, umso weniger merkt er den Mangel, ja. Da zeigt sich's wieder überdeutlich. Also, das zu diesem Pärchen da, der Ex-Präsident und die er dann eingesetzt hat als Bürgermeisterin, seine Frau, Ana Flasche, Ana Botella. Was auch interessant ist in diesem Zusammenhang, diese Frau Ana Botella, sagen wir mal, hat sich doch erdreistet, die schlecht bezahltesten Arbeiter Spaniens, das sind nämlich die, die unsere Straßen sauber machen, und die streiken, weil tausend von ihnen entlassen werden sollen von privaten Firmen. Die haben nämlich alles privatisiert in Madrid. Alles, was früher öffentliche Reinigungsfirmen waren, ist jetzt in privaten Händen von Freunden und Verwandten. Sie hat ihnen mit der Armee gedroht. Sie hat gesagt, wir werden die Armee einsetzen. Wir können nur sagen, man sollte diese Frau sofort absetzen, unschädlich machen und bloß nicht mit der Armee. Das geht auch mit 2, 3 Polizisten und einem Richter, der wirklich den Schneid hat und den Mut, so etwas zu tun. Weil so Leute wie Sie sind einfach gemeingefährlich, das muss man sagen. Nur ich fürchte viele von denen, die wählen, denen würde es ganz gut gefallen, wenn da die Armee eingesetzt würde, nach dem Tejero-Putsch endlich mal wieder Leute, Panzer und so. Jemand, der durchgreift, eine harte Hand, die endlich durchgreift gegen diesen ganzen liberalen Zauber und dieses Laissez-faire und was auch immer. Gut, das sind rechte Gewaltfantasien, die wir nicht gut heißen. Das Stimmungsbild, das ich eingangs gebracht hatte über Spanien, Sieht nicht gut aus. Ich hatte gesagt, dass an der Plaza del Sol und in vielen anderen spanischen Städten schon Hungerstreikende seit vielen Tagen protestieren und den Rücktritt der Regierung fordern. Genau diese Ana Botella hatte auch gefordert, die Hungerstreikenden wegen Aufstellung des Weihnachtsbaumes von der Plaza del Sol zu entfernen. Diese Woche ist einiges passiert. Wir werden nachher im Nachrichtenblock auch darüber sprechen. Aber ein Skandal, einer von diesen ganzen himmelschreienden Skandalen hier in diesem seltsamen Land, Spanien, in dem wir leben, in dem wir gerne leben. Wir leben nämlich hier wegen der Leute, der Menschen und wegen der tollen Kultur, die dieses Land hat. Aber wegen seiner Regierenden müsste man eigentlich sofort abhauen, schreiend wegrennen. Einer der himmelschreiendsten Fälle im Moment ist auch das Urteil im Fall der Prestige. Vor 11 Jahren gab es eine gewaltige Ölpest an den Küsten Nordspaniens, Galiciens besonders. Und da gab es nach 11 Jahren einen Gerichtsprozess. Und nun ist Folgendes geschehen. Es gibt keine Schuldigen. Die Richter haben entschieden, dass niemand Schuld hat. Der einzige Schuldige ist offensichtlich das Schiff selbst. So muss man leider resümieren im Falle des Urteils gegen die Prestige. Niemand ist schuldig, der Captain hat eine kleine Mikrostrafe bekommen, weil er einen Befehl verweigert hat, aber alle anderen, die politisch Verantwortlichen, die technisch Verantwortlichen, die damaligen Minister, die angeordnet haben, das Schiff ins offene Meer zu schicken und ja nicht in einen Hafen zu holen. Man hätte das Schiff nämlich in einen kleinen Hafen bringen können, den Hafen versiegeln und das Schiff auspumpen können. Das hätte ein paar Millionen gekostet und dieses Geld wollten diese Geizhälse damals nicht ausgeben. Dann hat es Milliarden gekostet, um die Küsten einigermaßen wieder sauber zu machen und die werden noch auf Jahrzehnte, wenn nicht sogar auf Jahrhunderte hinaus, Folgeschäden haben. Was sagen wir zu diesem Urteil, Werner? Der goldene Klotopf an alle diese Richter. Ja, ich glaube sogar, es war wieder die gleiche Ana Botella, die damals explizit oder jetzt gesagt hat, das Schiff ist schuld. Also vergleichbar mit ihrer eigenen Situation. Nicht sie als Bürgermeisterin von Madrid, sondern Madrid ist schuld. Ja, so ähnlich, so denken die eben. Ne? Und hier wiederholt sich die Geschichte. Ronald Reagan hat ja auch mal gesagt, die Bäume sind schuld. Waldsterben gibt's eigentlich gar nicht. Das sind die Bäume schuld. Das sind eigentlich Kindergedanken eines 7- oder 6-Jährigen. Das muss man wirklich sagen. Das ist jetzt auch kein Scherz oder keine Metapher, sondern diese Leute haben ein intellektuelles Niveau. Das ist erschreckend eigentlich. Sie haben allerdings die Macht und das ist noch erschreckender. Sie stellen sich vor die Mikrofone und verkünden ihren infantilen Unsinn Tag ein, Tag aus. Eine böse Sache, dieses Gerichtsurteil in Galicien, weil jetzt nämlich jedes Schrottschiff an die spanischen Küsten kommen kann und kann seinen Dreck hier ablassen, ohne dass es behelligt wird von einem Gericht. Es hat von vornherein einen Persilschein. Die einzige Lösung, die es da gibt, ist jetzt, müssen Zivilklagen vor internationalen Gerichten geführt werden. Und das kann lange dauern. Das wird noch 10, 15, 20 Jahre dauern. Irgendwann wird man dann auch die Entschädigung bekommen, weil diese 600 Milliarden, Achtung, 600 Milliarden, die dann nur das Saubermachen gekostet hat, die muss ja irgendjemand bezahlen. Die bezahlen auch die Leute, die da wohnen.

Die größte Umweltkatastrophe Spaniens bleibt also ohne Folgen. Für den Kapitän des Öltankers, sowohl der griechische Kapitän als auch der Maschinist, der Prestige und der damalige Chef der spanischen Hafenbehörde wurden vorgestern freigesprochen. Das Gericht der Hafenstadt La Coruña befreit damit die Crew von jeglicher Schuld an dem Unglück. Allerdings verhängt es eine leichte Haftstrafe von kleinen 9 Monaten gegen den Kapitän Apostolos Mangoros wegen Befehlsverweigerung. Nachdem das Schiff leckgeschlagen war, verweigerte der heute 78-Jährige zunächst das Abschleppen des Tankers weg von der spanischen Küste. Das war eigentlich richtig. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten 12 Jahre Haft gefordert. Im November 2002 havarierte der Öltanker mindestens, Achtung, 50.000 Tonnen Schweröl, hier das fiese, berühmte Chapapote, strömten ungehindert in den Atlantik. 1.700 Kilometer Küstengebiet in Spanien, Frankreich und Portugal wurden verseucht. Mehr als 300.000 Freiwillige aus ganz Europa versuchten vor Ort gegen die Ölpest anzukämpfen. Achtung, Freiwillige heißt, sie haben das selber finanziert und bezahlt. Dennoch verendeten Zehntausende Seevögel. Nie hätte ich geglaubt, dass unsere Strände je wieder sauber werden. Tag und Nacht haben wir mitgeholfen, das Öl aus der Prestige aufzusammeln. Aber immer wieder war alles schwarz, berichtete damals die Muschelfischerin Dolores Bermudez aus Camarinas. Übrigens gab es gestern eine tolle Sendung hier in der Cadena Ser, in dem Programm Hoy por Hoy, von der charmanten Moderatorin Chema Nierga. Sie hatte live aus La Coruña berichtet und hatte da Leute vor Ort befragt, auch Muschelfischer und Muschelfischerinnen. Und die haben wirklich herzzerreißende Dinge von sich gegeben und auch Dinge, die zum Himmel schreien. Die Leute waren sauer, empört und waren fassungslos. Sie konnten es einfach nicht fassen, dass keiner der politisch Verantwortlichen davon kam. Schlimmer noch, alle, die damals politisch verantwortlich waren, allen voran Mariano Rajoy, der war damals nämlich Minister, der ist heute befördert, der ist heute Präsident Spaniens. Verkehrte Welt. 6 Tage haben sie damals gebraucht, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. In diesen 6 Tagen ist das Schiff immer weiter rausgetrieben in den Atlantik und dann ist es wirklich durch die riesigen Wellen in der Mitte auseinandergebrochen, weil das Schiff eben alt und schrottreif war. Das Schiff hatte übrigens Durchfahrtverbot an norwegischen Küsten, da durfte es nicht vorbeifahren. Andere Länder haben dieses Schrottschiff schon erkannt und haben Maßnahmen ergriffen. Spanien nicht. Kommen Sie doch, fahren Sie doch vorbei, nähern Sie sich doch unseren Küsten. Auch ein Schluss, den man ziehen kann, ist, dass die Richter, die dieses Urteil gefällt haben, nämlich alle freizusprechen und sogar mehr noch, sie haben gesagt, das Verhalten der damaligen Behörden und der spanischen Regierung war korrekt und einwandfrei. Wodurch jeder weiß und Wissenschaftler und Techniker und Menschen mit Sachverstand haben schon damals klar dargelegt, dass es ein Fehler war, ja sogar kriminell, das Schiff aufs offene Meer zu schicken. Aber nein, sind freigesprochen. Entweder ist der Richter ein politischer Freund von Ihnen, das ist klar, das ist er wahrscheinlich in 90% aller Fälle, und er hat vielleicht auch eine Menge Geld kassiert. Also ein korrupter, rechter Richter, der seine Leute raushaut, sozusagen. Spanien 2013. Bleiben wir beim Thema Spanien heute. Ein anderer Skandal ist die Funkstille in Valencia. Die Regierung der autonomen Gemeinschaft Valencia schließt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber für den Skandalflughafen, den jemand benutzt, ist genug Geld da. Was sagen wir dazu, Werner? Welchen Preis verleihen wir diesen Regierungen? Auch die goldene Kloßschüssel für... Also, Valencia ist ja sowieso das Schlimmste vom Schlimmen, ja, wo die Vertreter von dieser Partido Popular da auch an der Macht sind. Der Camps wurde ja abgesägt oder musste gehen wegen dem sogenannten Fall Gürtel, riesen Korruptionsskandal. Der Nachfolger ist jetzt ein anderer, Fabra heißt er, auch von der PP, ja. Aber was dort abgeht, das geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Ne? Also das letzte Beispiel, glaube ich, von gestern oder vorgestern. Und da gibt es einen, auch von der gleichen Partei, irgendein Bürgermeister, aber sehr wichtige Figur innerhalb von der PP. Ne? Vielleicht war er sogar auch Abgeordneter irgendwann mal im Parlament in Valencia. Und jedenfalls wurde der verknackt und ist rechtskräftig verurteilt wegen Korruption. Ja? Was fällt den lieben Kollegen in der PP-Fraktion ein im Parlament? Eine Unterschriftenaktion. Man soll ihn, wie sagt man, indultieren, also begnadigen. Begnadigen, ja. Rechtskräftig verurteilt wegen Korruption und die Abgeordneten sprechen sich, 85% dieser Abgeordneten von dieser Partei sprechen sich dafür aus, dass er begnadigt werden soll, obwohl sie großartig rumtönen überall. Also wir werden jetzt ernsthaft gegen die Korruption vorgehen und una ley de transparencia, wo also nicht mehr so leicht vertuscht werden kann, wollen sie machen. Es ist unglaublich. Ein Match! Was für ein Mann! Versiert in allen Standardtänzen! Wer hätte das gedacht? Bestnote für Strafraumbeherrschung, Straßlage und Technikprogramm. Und dann hat er noch die Nerven gehabt, kaltblütig zu verwandeln. Da dies da unten eine Auszeit nimmt, ist Zeit da für eine Lektion. Das sind doch deine Worte! Geile Alte! Geiles Fahrgestell! Ja, ich meine, und Kurven an der falschen Stelle. Also passe deine eigenen Kurven dem Körper wieder an und sieh zu, dass dein Getränkebauch schnell Geschichte wird. Aufgepasst, Fickschlitzer! Standard ist nicht mein Standard. Und was ich will, ist zum Beispiel Schubkarre, Klinikum oder wenigstens Bockstorchen. Zwischen meine Beine. Tu endlich was oder bleibst du heute? Bei Vanille Sex, wenn es bei dem bleibt, werden wir getrennte Wege gehen. Traust du dich nicht weiter? Ist das alles, was du tun kannst? Wenn es wirklich alles ist, werden wir ein Problem haben, bevor wir das haben. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Also mal im Ernst, ich verstehe dich wirklich nicht. Ich sehe auch das Problem nicht. Ich war doch immer geil mit uns beiden, oder? Ja, fand ich. Und ich finde dich auch immer noch total scharf. Ja, das ist auch schön für dich. Aber ich bin irgendwie ziemlich gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Gelangweilt? Ach, die arrogante Tour, oder was? Ach, also bei mir hat sich noch keine beschwert. Willst du auch nicht verstehen, was? Ich kann immer noch... Ach, da träumst du von, was ich kann. Ja, genau, da träum ich von. Komm, verpiss dich, du nervst mich. Wenn du mir auf die Tour kommst, bitteschön. Ja, genau, Haus. Das kannst du mit anderen durchhechern, aber nicht mit mir. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. wozu wir uns hier versammelt haben, das hat Bedeutung über den Tag, über den Ort und über unser Land hinaus. Ja, vielleicht haben Sie ihn erkannt, meine Damen und Herren. Typisch die Rede, die Stimme von Willy Brandt. Durch fremde Gewalt. Im Dezember wäre Willy Brandt 100 Jahre alt geworden. Wenn die Deutschen seiner gedenken, erinnern sie sich an einen Mann, der sie bewegt und gerührt hat wie kein anderer Politiker. Er war der Kanzler der Herzen, das sagt der Spiegel. In seiner Ausgabe von dieser Woche, da ist Willy Brandt nämlich Titelbild. Man sieht ein Foto des greisen Willy Brandt, schon mit Altersflecken im Gesicht, hoher Stirn, der charakteristisch hohen Stirn, Falten und einem milden Altersblick. Und da heißt es 100 Jahre Willy Brandt, der Patriot, geliebt, bekämpft, verraten. Sozialdemokratische Tradition. Willy Brandts Geschichte wird nun aufgerollt in diesem langen Spiegelartikel. Der geht über viele Seiten und da wird auch nichts ausgelassen. Seine Zeit als junger Journalist hier im Spanischen Bürgerkrieg, seine Jahre im Exil, seine bescheidene Herkunft aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Seine Mutter, glaube ich, war eine einfache Verkäuferin. Sie stammt aus Lübeck. Willy Brandt hatte einen Tarnnamen auch und Willy Brandt war immer eigentlich ein Linker gewesen, ein linker Reporter, der hier in Spanien war im Bürgerkrieg. Deutschland und Europa. Was in der Hochzeit der deutschen Linken wurde Willy Brandt unter dem Motto Willy wählen, mehr Demokratie wagen, zum ersten Mal zum Kanzler gewählt. Und viele ältere Herrschaften erinnern sich wahrscheinlich heute auch sehr nostalgisch an die damalige Willy Brandt-Zeit. Manche vielleicht mit Tränen in den Augen. Werner, ich sehe Tränen in deinen Augen. Du erinnerst dich. Jedenfalls, große Willy Brandt-Gedenkshow in Deutschland. In diesen Tagen 100 Jahre Willy Brandt. Die ganze Geschichte können wir hier nicht nachzeichnen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir werden ein paar kleine Bemerkungen zu verschiedenen Episoden seines Lebens und Wirkens machen. Was denkst du? Also, zu den Älteren gehöre ich auch, aber es sind keine Tränen, die ich in den Augen habe, sondern es sind noch ein paar Bilder von damals. Ne? Also, weißt du, was ich gerne zugebe, er war nicht einer der schlimmsten Kanzler, die Deutschland jemals hatte. Ja, aber viel besser haben mir immer seine Söhne gefallen, die waren wenigstens damals beim SDS. Und er, wo er in dem Alter war, da war er immerhin so intelligent zu sehen, was mit den Nazis auf uns zukommt. Ja. Was viele Deutsche leider nicht von sich behaupten können und ist dann eben ins Exil gegangen, glaube ich, nach Norwegen. Ne? Ja. Und also da sieht man schon, dass er schon nicht blöd ist. Ja? Auf der anderen Seite konnte er sich halt dem ganzen Trend der Sozialdemokratie seit 150 Jahren bald auch nicht entziehen und war dann eben so abgedriftet in dieses schlechte, reformistische, sozialdemokratische, in diese Tendenz. Ja, er kam natürlich dann auch, sobald er Kanzler war, als linker Willi-Mann und demokratischer Mustermann, kam er natürlich dann direkt in das Korsett der Sachzwänge. Genau unter Willy Brandts Ägide gab es das Massaker an den israelischen Sportlern bei der Olympiade 1972 und da begann auch die ganze Terrorismushysterie in Deutschland und Willy war dann mit vorneweg natürlich auch bei der sogenannten Antiterrorbekämpfung in Deutschland, die so viel Schaden angerichtet hat in jeder Weise, zumindest auch im demokratischen Bewusstsein der Menschen. Brauchte sich nicht zu wenden. Willy Brandt, er wurde im Dezember 1913 geboren werden konnten. Als Herbert Ernst Frahm in Lübeck. Die Mutter war eine Verkäuferin, Martha Frahm, und erst 1947 hat sie ihm den Namen des Vaters offenbart, John Möller. Explosiv wichtiger geworden, ökologischer Erneuerung. Im April 1940 Brandt veröffentlicht in Norwegen sein erstes Buch nach der Kapitulation Norwegens. Setzt er sich natürlich dann nach Schweden ab. Und dann arbeitet er für die Sozialdemokraten in Schweden und geht später auch nach Spanien, um aus dem spanischen Bürgerkrieg zu berichten. Gut, was sagt der Spiegel? Der Spiegel, nur eine kleine Bemerkung aus dem langen Spiegelartikel. Auch die proletarische Herkunft ist nach Meinung der Mehrheit keine Empfehlung für das höchste Regierungsamt. Weil man sich ja gefragt hat, wie konnte so ein Mann wie Willy Brandt, auch von so vielen gehasst, eben ins höchste Regierungsamt kommen. Dass einer von ganz unten kommt, macht man jemandem in der jungen Bundesrepublik nicht mehr zum Vorwurf. Aber es ist eben auch kein Plus. Juristensohn wie Adenauer oder Professor wie Erhard, das sind Lebensläufe, die als kanzlertauglich gelten. Aber Sohn einer Konsumverkäuferin aus Lübeck? Doch Brandt kann reden. Die Leute hören ihn gern, hören ihm gebannt zu. Er bringt eine Seite in ihnen zum Schwingen, von der sie bis dahin noch gar nicht wussten, dass sie existierte. Seine Reden sind gerade am Anfang der Karriere, als er noch nicht auf die Künste von Leuten wie Habrecht, das war nämlich sein Redenschreiber, vertrauen konnte. Sie sind zwar erstaunlich nüchtern, manchmal sogar etwas ungelenk, aber wie alle Charismatiker überzeugt er durch die Art des Vortrags. Willy Brandt, das Gewissen der Nation nannte man ihn auch. Niemandsland 91.4 FM. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 16. November 2013, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir direkt mit den 100 Sekunden von der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Merkel stimmt Union auf Kompromisse mit SPD ein. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union deutete die Kanzlerin an, dass man vor allem beim Mindestlohn einlenken müsse. Gleichzeitig rief sie die SPD zur Zurückhaltung in den Koalitionsverhandlungen auf. SPD beendet Parteitag in Leipzig. Die stellvertretende Vorsitzende Kraft kündigte im Kölner Stadtanzeiger eine härtere Gangart bei den Koalitionsverhandlungen an. Die SPD-Führung habe das Unbehagen des Parteitags gegenüber einer großen Koalition zu spüren bekommen. Hilfe für Taifunopfer. Auf den Philippinen können immer mehr Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Die Hilfslieferungen erreichen inzwischen auch abgelegene Katastrophengebiete. Laut Vereinten Nationen sind insgesamt 12 Millionen Menschen von den Folgen des Taifuns betroffen. Tote bei Demonstration in Libyen. Hunderte Menschen waren zu dem Protestmarsch gegen bewaffnete Milizen in Tripolis gekommen. Die Demonstration schlug in Gewalt um, als einige Kämpfer in die Menge schossen. Bei den Zusammenstößen starben mindestens 31 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Fußballklassiker zwischen Italien und Deutschland endet unentschieden. Bei dem Freundschaftsspiel in Mailand erzielte Hummels die 1:0-Führung. Noch in der ersten Halbzeit glich Abate zum 1:1-Endstand aus. Das Wetter oft trüb und grau durch Nebel oder Hochnebel. Von Nordrhein-Westfalen über Nordhessen bis nach Sachsen-Anhalt bestehen die besten Chancen auf Sonnenschein. Meist trocken bei Höchstwerten zwischen 2 und 11 Grad. Interessant, in Deutschland im Moment meist trocken, hier blitzt und donnert es ganz ordentlich in Barcelona. Ein paar Kurzmeldungen. Arktis, kein Ende in Sicht. Das russische Untersuchungskomitee hat angekündigt, eine 3-monatige Haftverlängerung für die 30 Greenpeace-Aktivisten zu beantragen. Koalitionsverhandlungen, die Drohnenpläne der Bundesregierung. SPD und CDU haben sich offenbar darauf verständigt, keine bewaffneten Drohnen anzuschaffen. Jedoch wird nächste Woche auf EU-Ebene über die gemeinsame Nutzung von unbemannten Fliegern diskutiert. Thema Erderwärmung. Die Temperatur steigt weiterhin. Während die Verhandlungen der Klimakonferenz in Warschau unter nicht allzu hohen Erwartungen weiterlaufen, werden erschreckende Berichte über den Klimawandel veröffentlicht. Wer es nicht glauben will, der ist nämlich da. So erklärte die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, diese Woche in Warschau, dass das Jahr 2013 nach den Daten von Januar bis September das siebtwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1850 sei. In diesem Jahr hat sich erneut der zugrunde liegende langfristige Trend fortgesetzt, sagt WMO-Generalsekretär Michael Jahraut. So erlebte beispielsweise Japan den wärmsten Sommer seiner Geschichte. Und in Australien gab es Rekordhitzewellen und verheerende Buschfeuer schon im Frühjahr. Wie die WMO in einem Zwischenbericht erklärte, werde es zu immer extremeren Wetterphänomenen kommen, deren Ursache die Erderwärmung und der daraus folgende Anstieg des Meeresspiegels sind. Der Trend der Erderwärmung ist in den letzten Jahren unterschätzt worden, zeigt eine neue Studie britischer und kanadischer Forscher. Datenlücken im Temperaturmessnetz haben dazu geführt, dass die globale Erwärmung nicht im ganzen Ausmaß erfasst wurde. Wird das sogenannte Arktisloch mithilfe von Satellitenmessungen technisch ausgeglichen, dann zeigt sich, dass der Erwärmungstrend doppelt so stark ist wie bisher angenommen und in den vergangenen 10 bis 15 Jahren nahezu unverändert fortbestanden hat. Die zuletzt viel diskutierte Erwärmungspause sei damit praktisch verschwunden, kommentiert Stefan Rahmsdorf. Neben der Erwärmung der Erde führen die hohen CO2-Emissionen auch zu einer starken Versauerung der Ozeane. Aus einem Bericht des Meeressymposiums in Monterey, der auf der UN-Klimakonferenz vorgestellt wurde, geht hervor, dass die Weltmeere seit Beginn der industriellen Revolution ein Viertel des in die Atmosphäre ausgestoßenen Kohlendioxids aufgenommen haben. Dadurch stieg ihr Säuregehalt um 26%. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Meeresbewohner. Durch die Senkung des pH-Werts geht der Carbonatgehalt des Meeres zurück. Meeresorganismen, die Schalen aus Kalk aufbauen, leiden daher besonders. Betroffen sind unter anderem Muscheln, Korallen und Schalentiere. Nie zuvor hat es in den vergangenen 300 Millionen Jahren eine so schnelle Veränderung gegeben, lautet das Ergebnis des Internationalen Meeressymposiums. Sieht also nicht gut aus. Noch einmal Thema Klima. Klimawandel trifft natürlich die Ärmsten der Welt. Das Elend der Philippinen ist medial derzeit allgegenwärtig. Andere Regionen der Erde werden dagegen ausgeblendet, bis die nächste Katastrophe kommt, schreibt das Greenpeace-Magazin in seiner Ausgabe vom heutigen Samstag. Thema Japan, Klimaziele über Bord. Japan streicht seine Klimaschutzziele für das Jahr 2020. Anstatt seine Emissionen um 25% zu senken, will es nun nur noch 3,8% weniger Emissionen bis dahin ausstoßen. Der Grund: Der Staat sei seit Fukushima auf die Verbrennung von Gas, Öl und Kohle angewiesen. Noch einmal Thema Arktis. Der Ex-Beatle Paul McCartney schreibt einen Brief an den russischen Präsidenten Putin. Paul McCartney hat heute auf seiner Website einen persönlichen Brief an Wladimir Putin veröffentlicht, in dem er den russischen Präsidenten darum bittet, die Arctic 30, die 30 in der Arktik verhafteten Greenpeace-Aktivisten freizulassen, damit sie mit ihren Familien Weihnachten feiern können. Von hier aus dem Niemandsland ein Applaus an Paul McCartney und ein Buhruf an Wladimir Putin. Thema Ernährung, die Monsterbacke-Werbung. Ehrmann droht juristische Niederlage. Im Streit um die Werbung für den Fruchtquark Monsterbacke droht der Allgäuer Firma Ehrmann nach einem Gutachterspruch eine juristische Schlappe. Thema Drohnen. UN entscheidet über Kampfroboter. Bis morgen müssen die UN-Mitgliedstaaten der Weltkonvention auf der Konferenz Convention on Conventional Weapon, CCW, darüber entscheiden, ob zukünftig über ein Verbot von Kampfrobotern verhandelt werden soll. Es wird immer Science-Fiction-mäßiger. Rekordstrafe für Ölverschmutzung. Halt, denken Sie nicht hier in Spanien. Nein, nein, wir sprechen über ein anderes Land. Der US-Ölkonzern Chevron muss für die im äquatorianischen Amazonas angerichteten Umweltschäden rund 7 Milliarden Euro Schadensersatz bezahlen. Das ist die höchste bislang verhängte Strafe in der Geschichte des Umweltrechts. Die Ölpest in Spanien, da haben wir gerade vor den Nachrichten darüber berichtet, die größte Umweltkatastrophe Spaniens bleibt ohne Folgen für die Verantwortlichen, nämlich Kapitän des Öltankers und die Behörden hier in Spanien. Sowohl der griechische Kapitän als auch der Maschinist der Prestige und der damalige Chef der spanischen Hafenbehörde wurden von einem galizischen Gericht freigesprochen. Ja, also zu dieser Geschichte Japan, Fukushima, wieder mehr Energie mit anderen Mitteln zu produzieren, dadurch die Klimakatastrophe noch mehr zu verschärfen, wie Amazonas oder diese Ölkatastrophe da in Spanien vor 10 oder 11 Jahren. Und die Leute, die Verantwortlichen, die sitzen halt heute immer noch und mehr denn je an der Macht, ja. Außer der ökonomischen und sozialen Katastrophe, das ist die andere Katastrophe, die sie aus den gleichen Gründen nicht in den Griff kriegen. Ja. Also Rajoy, der war damals Minister unter Aznar, wo das passiert ist. Heute ist er Regierungschef. Und er hat damals, wo das passiert ist, mit der Prestige, seine Reaktion war das auch, runterzuspielen. Ja, hat er diese Geschichte da erzählt. Ja, das sind nur so ein paar Ilios de Plastilina. Also kleine Fäden, die sich da vom Boden lösen. Die sich dann plastifizieren, wenn sie da rauskommen. Das ist alles nicht so schlimm. Ein paar Jahre später zum Klimawandel befragt, hat er doch die Chuspe zu sagen, ja, nee, das ist alles nicht so, wie das dargestellt wird. Ich habe einen Vetter, einen Cousin, der ist Meteorologe und der hat mir das gesagt, ja. Oder unsere Ex-Präsidentenfrau, diese genannte Ana Botella, wo die befragt wurde nach den Umweltwerten innerhalb von der von ihr regierten Stadt, von Madrid, wie es da aussieht mit Kontamination, weil kurz vorher wurden Listen veröffentlicht, die das untersucht haben. Und da war Madrid, ich weiß jetzt nicht mehr an erster Stelle, aber einen der allerersten Plätze in dieser Liste besetzt in Bezug auf Kontamination, Umweltverschmutzung. Ja. Und natürlich die höchsten Werte im Zentrum von Madrid, wie ist sie damit umgegangen? Sie hat die abmontiert, diese Messstation für die Umweltverschmutzung, und hat sie in die Außenbezirke verlagert, wo natürlich die Werte niedriger sind. So kann man das natürlich auch hinkriegen. Ja, das ist wieder dieses intellektuelle Niveau von 7-8-Jährigen. Die machen die Augen zu und sagen, das gibt's nicht. Sie verschließen einfach die Augen vor einer Gefahr. Das Problem ist eben, dass sie uns da alle mit reinreißen. Thema Gentechnik. Die Politik muss die Bienen schützen, jawohl. Imker und Umweltschützer fordern SPD und CDU/CSU auf, Bienen und Honig künftig durch großzügige Sicherheitsabstände vor gentechnischer Verunreinigung zu bewahren. Noch einmal Thema Umweltpolitik. Es gibt Sorge über Koalitionsverhandlungen. Die großen deutschen Umweltverbände sehen die laufenden Koalitionsverhandlungen trotz einiger positiver Zwischenergebnisse mit zunehmender Sorge. Nach Ansicht der Verbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, Bund und Deutscher Naturschutzring, DNR, Greenpeace und Naturschutzbund Deutschland, NABU, ich habe es jetzt alle mal aufgezählt, das sind die wichtigsten, weichen die Verhandlungsgruppen zu Energie sowie Umwelt und Landwirtschaft den notwendigen Entscheidungen in der Energiepolitik, beim Klima- und Naturschutz sowie in der Agrarpolitik aus. Eine völlige Leerstelle bei den Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz gibt es beim Abbau umweltschädlicher Subventionen, deren Volumen sich in Deutschland auf rund 50 Milliarden Euro pro Jahr beläuft. Im Laufe der nächsten 4 Jahre könnte ein Drittel dieser Beihilfen, rund 60 Milliarden Euro, abgebaut werden. Die Umweltverbände fordern die künftige Regierung auf, die Kosten der Energiewende gerechter zu verteilen und unter anderem ungerechtfertigte Industrieausnahmen bei der Energie- und Stromsteuer sowie im Emissionshandel abzuschaffen. Energie. Polnische Bevölkerung fordert grünen Strom. Das Gastgeberland Polen schlägt bei der UN-Klimakonferenz in Warschau einen klimaschädlichen Kurs ein. Die Bevölkerung Polens fordert im eigenen Land aber mit überwältigender Mehrheit eine Förderung von erneuerbaren Energien. Und noch einmal Thema Arktis. Aktivisten in St. Petersburg angekommen. Greenpeace bestätigte die Ankunft der Arctic 30, der 30 in der Arktik verhafteten Greenpeace-Leute, am Ladossi-Bahnhof in St. Petersburg kurz nach Mittag Ortszeit. Die 30-köpfige Crew der Arctic Sunrise wurde vor Ort auf verschiedene Haftanstalten aufgeteilt. Das ist natürlich ein großer Hammer, was das Putin-Regime da sich leistet. Die wurden also am Montagmorgen von Murmansk aus mit einem Gefangenenzug nach St. Petersburg verlegt. Man stellt sich da vor, diese unendlichen russischen Weiten, wo ein Zug da durchdampft mit Gefangenen. Ich weiß nicht, ob die von Kosaken mit Knoten und Peitschen traktiert werden, die Greenpeace-Leute, aber das Ganze sieht nicht gut aus. Noch nicht, aber vielleicht kommt es auch bald wieder. Ja. Es gibt ja Fernsehfilme, soweit die Füße tragen. Genau. Wir wissen ja, wie die russischen Gefangenenlager aussehen. Gonzalik, ne? Wer hat es geschrieben? Gonzalik, der Ass von Stalingrad. Gut. Das heißt, sie wurden dann in dort bereitstehende Busse verfrachtet. Es ist noch nicht sicher, in welche Untersuchungsgefängnisse die 28 Greenpeace-Aktivisten und 2 Journalisten transportiert werden. Achtung, 2 Journalisten sind auch dabei. Schon das ist ein Skandal. Das ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Arktik 30. Aber es ist immer noch die gleiche Geschichte. Die Männer und Frauen sind unschuldige Gefangene, die erfundenen Anschuldigungen ausgeliefert sind und denen eine lange Haftstrafe für eine Tat droht, die sie nicht begangen haben. Das sagt Ben Eilif von Greenpeace International. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Setzen Sie ein leuchtendes Zeichen für die Arktik 30. In Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig und Bonn kommen am heutigen Samstag, dem 16. November, Greenpeace-Aktivisten zu Laternenumzügen an den russischen Vertretungen zusammen. Wir fordern auch hier vom Niemandsland auf, geht zu den russischen Konsulaten und protestiert gegen diese diktatorische Maßnahme, Umweltaktivisten in den Knast zu stecken. Einen kleinen Blick auf die anderen Tageszeitungen. Ich habe gerade sehr viele Informationen aus dem Greenpeace-Magazin zitiert vom heutigen Samstag. Die junge Welt kommt mit verschiedenen interessanten Meldungen an die Internetkioske, wenn ich das so nennen darf. Frau Bachelet steht kurz vor dem Sieg. Chile wählt am morgigen Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die Rechte steht, Gott sei Dank, müssen wir hier sagen, vor einer klaren Niederlage. Die charmante Frau Bachelet wird also zurückkehren, soweit da nichts anbrennt und nichts schief geht. Das Ob damit viel gewonnen ist, ist natürlich eine andere Frage. Wie viel Macht wird diese Frau bekommen? Aber immerhin. Wahrscheinlich könnte man die dann, diese Bachelet, in die gleiche Kategorie stecken wie Willy Brandt. Ja? Ja. Also nicht der Schlimmsten eine. Jetzt fällt mir aber gerade ein, weil du vorher zitiert hast, da Willy Brandt und im Titel ganz groß, Titelgeschichte und das Bild, warum steht da dabei Brandt? der Patriot. Warum Patriot? Also normalerweise denkt man ja, ein Patriot, ein Idiot. Aber ist es das, was der Spiegel sagen will? Oder spielt er an darauf, wo dann nach dem Mauerfall Deutschland zusammengewachsen ist und er sagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Vielleicht meinen Sie das mit... Ich habe den Artikel gelesen, ich habe jetzt nicht alle Einzelheiten noch im Kopf, aber Patriot ist natürlich eine Definition oder ein Schlagwort, das normalerweise den Rechten überlassen wird. Ne? Da wird gerne gesagt, ein Patriot, ein Kämpfer für sein Volk und diesen ganzen Unsinn. Patriotisch, als patriotisch wird Willy Brandt natürlich von all denen angesehen, die das Ansehen Deutschlands im Ausland und in der Welt wieder verbessert haben nach diesen schrecklichen Nazi-Jahren, nach diesen gewaltigen Verbrechen, dem Holocaust, dem Überfall auf so viele Länder, war Willy Brandt diejenige Figur, die das Ansehen Deutschlands wieder verbessert hat im Ausland. Und das ist schon eine patriotische Tat, wenn man das so definieren will. Man kann das auch anders nennen. Das ist ungefähr das, was der Spiegel daraus gemacht hat. Ja, ja, also, es hätte ja ausgereicht zu sagen, das ist was Vernünftiges, ja. Klar zu machen, der Welt gegenüber, wie man so sagt, dass Deutschland jetzt wirklich abgerechnet hat mit seiner Nazi-Vergangenheit und dass es ein anderes Deutschland gibt. Aber also ich würde das nicht als patriotisch bezeichnen. Aber gut, was hat aus diesem eigentlich vernünftigen Ansatz unsere Merkel gemacht? Ne? Da ist jetzt raus geworden, wir sind wieder wer. Ja? Und der nächste Schritt wird dann sein, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja? Ganz so sieht's aus. Im Moment mindestens auf der ökonomischen Ebene. Was Willy Brandt gemacht hat, war im Dezember 1970 einen Kniefall vor dem Denkmal im Ghetto von Warschau. Und dieser Kniefall wurde zum Symbol der neuen Ostpolitik Deutschlands. Ein Jahr später, 1971, erhielt Willy Brandt dann auch den Friedensnobelpreis. Und wie gesagt, es geht um die Deutungshoheit von Begriffen. Wie soll man Patriot definieren? Viele Begriffe werden den Rechten überlassen. Es ist vielleicht ganz gut, wenn auch einmal vernünftige Leute etwas definieren und einen Begriff für sich beanspruchen, der ja so besetzt ist von anderen. Weitere Nachrichten. Israels Wohnungsbauminister will Raum für zusätzliche 80.000 Siedler in den besetzten Gebieten schaffen. Das sind keine guten Nachrichten. Das sind immer Nachrichten, die die Spannungen erhöhen im Nahen Osten. Nach UN-Angaben ist die Zahl der Toten nach dem Sturm Haiyan auf den Philippinen auf 4.460 gestiegen. Das ist wirklich eine ernüchternde und erschreckende Zahl. Frau Buschmann, eine Uhr mit unserer Sendung, wird heute 70 Jahre alt. Werfen wir vielleicht noch einen Blick auf andere Massenmedien. Gucken wir einmal, was www.spiegel, ich tippe das gerade ein, das heißt, ich tippe so wie ich sage.de, auf seiner Internetseite bringt. Die kommen mit Grummeln an der Basis direkt hier ins Internet. SPD kündigt härtere Gangart bei Koalitionsgesprächen an. Da sieht man die Frau Kraft, die ist da mit ihren Parteigenossen und sieht sehr energisch aus. Es war ein schwieriger Parteitag für die SPD-Spitze, sagt der Spiegel, doch vielleicht taugt er zumindest als Hebel für die Koalitionsverhandlungen. Führende Parteivertreter kündigten jedenfalls schon mal eine härtere Gangart an und begründen dies mit dem Murren an der Basis. Es geht also nach wie vor um den Mindestlohn und um verschiedene andere Wahlversprechen, die die SPD so forsch gemacht hat. Und die ihnen so leicht fallen, den Herrschaften, wenn sie nicht an der Macht sind, versprechen sie viel. Sobald sie dran sind, vergessen sie fast alles. Zum Thema Syrien gibt es ein paar Dinge zu berichten. Die OPCW verabschiedet Zeitplan für die Vernichtung von Chemiewaffen. Der Fahrplan steht Doch die Umsetzung ist immer noch unklar. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, die OPCW, hat den Ablauf der Zerstörung syrischer Kampfstoffe beschlossen. Nur findet sich kein Land, das bereit ist, die Aufgabe zu übernehmen. Wer möchte schon tonnenweise syrische Kampfstoffe in sein Land holen und die da vernichten? Und wie vernichtet man Giftstoffe? Was macht man damit? Steckt man die in die Erde oder in einen Bunker und sprengt die in die Luft oder behandelt man die wiederum chemisch, damit ihre Elemente zerfallen? Ich weiß nicht, aber das Ganze scheint keine schöne Geschichte zu sein. Dann ein halbes Jahr Zwangspause. Khedira hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist die Schockdiagnose für Sami Khedira, den Mittelfeldspieler von Real Madrid. Der Nationalspieler hat sich im Freundschaftsspiel gegen Italien einen Kreuz- und Innenbandriss zugezogen. Ungefähr das Schlimmste, was einem Fußballspieler so passieren kann. Damit dürfte er ein halbes Jahr ausfallen. Bundestrainer Löw ist dennoch optimistisch, dass der Mittelfeldspieler rechtzeitig zur WM spielen kann. Na, ob das klappt? Was ich jetzt sage, aber dadurch wird dann wenigstens teilweise wieder die Verletzung von Messi relativiert. Ne? Dann, wenn dann von Madrid auch ein Spieler weniger zur Verfügung steht als bei Barca. Zum Thema Nachrichten, eine aus Indien, da ist jetzt vor ein paar Tagen ein Polizeichef, hat sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, wenn wir die Vergewaltigung schon nicht in den Griff kriegen können, dann sollten wir wenigstens uns damit vergnügen. Ein Polizeichef in Indien. Eine noch aus Argentinien, dort wurde auch der 75. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht nicht gefeiert, sondern wurde daran gedacht von der jüdischen Gemeinde, was passiert, eine Gruppe von Ultrakatholiken, so war die Meldung, geht rein und stört diese Feier. Also es hieß nicht Nazis, sondern Ultrakatholiken. Aber vielleicht ist der Unterschied ja nicht so groß. Noch eine aus der Türkei. Erdogan will jetzt den Ayran, das ist so joghurtartiges Getränk, natürlich alkoholfrei, will er erklären als Nationalgetränk. Widerstand ist zu erwarten, weil viele Leute die laizistische Türkei bevorzugen, die wissen, dass der Gründervater der laizistischen Türkei Atatürk war und dass dessen Lieblingsgetränk oder der Raki war, also so ein Anis-Schnaps. Dann noch zwei zu Spanien, die eigentlich Italien, von daher kommt es, ne, diese eine italienische Journalistin, Constanza Miriano, hat jetzt ein Buch rausgebracht, Casate y se sumisa, Titel Heirate und sei unterwürfig, also an die Frauen, oder ergeben oder gehorsam an die Frauen, ein gerichtetes Buch. Und also vom Ehemann, dem Ehemann gegenüber sollst du dich in treuer Gehorsamkeit und großzügig gegenüber verhalten. Und sie sagt, das sei eine Erfahrung, eine radikale Erfahrung für Frauen ohne Angst. Ne? Und dieses Machwerk wurde jetzt übersetzt ins Spanische, und zwar von der Editorial, von dem Verlag Nuevo Inicio. Und wem gehört es? Dem Erzbischoftum von Granada. Überrascht auch nicht sehr. Und noch eine, also hoffen wir, dass bald eine Übersetzung ins Deutsche es gibt davon. Ne? Solche Erkenntnisse sollte man ja in den Deutschen nicht vorenthalten. Und dann noch eine Meldung aus Katalonien, das ist ja immer weniger Spanien, ne? Da ist ja die Situation so, dass offenbar viele Leute diese Unabhängigkeit wollen, eigenen Staat und so. Und der Hauptimpuls dafür kommt von zwei Parteien, von der Convergencia y Unión, die zusammen mit der anderen ERC, Esquerra Republicana, eben die Regierung bilden jetzt. Und jetzt ist sogar so, dass durch diese Geschichte diese ERC offenbar mehr Anhänger hat als die andere, die Convergencia y Unión. Jedenfalls der Führer, sage ich mal, der Führer von dieser ERC, ein gewisser Oriol Junqueras, der ist jetzt wieder mal nach Brüssel gefahren, weil er da früher schon öfter hingefahren ist. Da war er Abgeordneter im Parlament, EU-Abgeordneter. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wenn das jetzt kommen sollte mit der Unabhängigkeit von Katalonien, was heißt es dann für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union? Und da ist eigentlich die Rechtslage ganz klar, dann wäre Katalonien nicht in der Europäischen Union. Ja. Jetzt ist natürlich, hat er Angst, dass das dann die Leute wieder von dieser Unabhängigkeitsidee abbringen könnte. Deshalb fährt er jetzt nach Brüssel und hält da eine Konferenz und tut also tief einatmen, Brust raus. Und dann sagt er, er will nur noch mal dran erinnern, dass die katalanische Wirtschaftsleistung ungeheuren großen Anteil bedeutet an der spanischen Gesamtökonomie, das was Steuereinnahmen anbelangt, ein Viertel der Steuern aus Katalonien kommt. Und wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, 2 Millionen Leute auf die Straße zu bringen. Gibt's da vielleicht noch jemand, der glaubt, dass wir nicht die katalanische Ökonomie eine Woche lang anhalten können? Ja, wo wir früher, wir Naivlinge, immer gedacht haben, Streik und sowas ist eine Sache von Arbeitern, die ihre Forderungen so durchsetzen wollen. Aber nein, offenbar gibt's jetzt auch diese Art von Streik. Also man sieht nur wieder, wie blöd diese Leute sind, ja, unglaublich. Hola, un saluto da Crema, Italia, agli ascoltatori del programma Newsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Du fälltest alter Freund in deinem Garten, im Herbst den alten Baum, dafür hast du jetzt einen ganz neuen, kleinen und zarten Kirschbaum an seine Stelle gesetzt, der noch kaum eine Krone hat. Auch er wird einmal blühen, grad so wie es der Alte tat, um uns so lange wir leben. Künftig an seiner Stadt Früchte und vor allem Schatten, Schatten zu geben. alter Freund, doch in diesen Tagen schon viel größere Bäume, deren Kronen dicht belaubt sind, die uns beide weit überragen. Doch dieser Baum ist noch so jung, wir sind's nicht. Steh ich vor ihm im Sonnenschein, hüllt ihn mein Schatten ein. Umgekehrt sollte es sein, dass er uns irgendwann Schatten spendet, ohne dass dein oder mein Leben noch vor der Zeit, vor der Zeit, vor der Zeit endet. Freund, nur noch die paar Jahre, dann sitzen wir im Sommer zur Reifezeit unter diesem Baum und es machen die Starre sich in seiner Krone hoch über uns breit. Sie schwatzen nur schweigen nie. Kirschkerne spucken sie in unsere Gläser, die niemals leer werden, in ihnen funkelt der Rotwein aus dem Midi und wir sitzen und trinken und singen, bis es endlich dunkelt. Und wir sitzen und trinken und singen, bis es endlich dunkelt. Ja. Schönes Lied von Herrn Hannes Wader von seinem letzten Album. Nah dran heißt das. Das ist von 2012, vom letzten Jahr. Klasse. Ein Doppelalbum übrigens, eine Doppel-CD mit insgesamt 17 klasse Songs, alte Klassiker, aber auch allerlei Neues. Lieder auch zum Teil über das Altwerden und über das Sterben. Lied vom Tod. Ein Album, das ich euch jetzt vorstellen möchte, und Ihnen, meine Damen und Herren, ist das Album von Jupiter Jones. Das Gegenteil von allem heißt das Werk. Ich habe reingehört, ich habe mir da einige Songs angehört, ich finde es klasse. Ich bin natürlich Fan von Jupiter Jones. Verspielte Gitarrenriffs, leidenschaftlicher Gesang, tolle Synthi-Sounds. Jupiter Jones, neues Album, das Gegenteil von allem, hat das Potenzial, so erfolgreich zu werden wie sein Vorgänger. Auf dem Cover sieht man übrigens einen kleinen Jungen mit Kopfhörer. Ob das einer von diesen Jones-Leuten ist, das weiß ich nicht. Kann sein. Hören wir uns ein Lied an von Jupiter Jones. Übrigens eine Studio-Live-Version. Die sitzen da im Studio und spielen das ein. Ohne Tricks. Das wird direkt so aufgenommen, wie es gespielt wird. Das Lied heißt Rennen und Stolpern. Jupiter Jones. Mal gucken, ob wir das hier reinkriegen. Moment, die brauchen ein bisschen. Ne, ich krieg's nicht abgerufen. Schade, hier versagt die Technik ein bisschen. Machen wir mal die Hörprobe, vielleicht geht die. Hallo, wir sind Jupiter Jones in der Enjoy Live Lounge. Wir spielen unsere neue Single Rennen und Stolpern in der muckeligen kleinen Unplugged-Version. spreche nicht über Gefühle, höchstens mit Ärzten und so. Man lässt ja nicht jeden gern wissen, wohin der Puls rast und wieso. Und Liebe kommt schwer über Lippen, die Angst haben vor Kitsch und der Zeit, die sich schon längst geschworen haben. Wir fangen woanders an. Wenn nichts mehr weitergeht, fangen wir woanders an. Und selten und gut. Ich frag mich oft, ob wir es nur lassen, weil jeder das irgendwann tut. Ich würde dir so gern was versprechen, sowas wie alles wird heilen. Wenn wir uns einfach schwören können, wir fangen von vorne an. Für alles das, was zählt, fangen wir von vorne an. Die Gruppe Jupiter Jones. Rennen und Stolpern heißt das Album. Es gibt hier ein alternatives Filmfestival in der Stadt. Werner, die nächsten Tage und Wochen, wann geht's los? Passend jetzt zum schlechten Wetter, jetzt ist es nicht mehr so leicht abends irgendwo draußen auf der Terrasse zu sitzen, warum dann nicht in die Filmoteca gehen oder in das CCCB, an beiden Orten findet es statt, dieses Festival des unabhängigen Films, L'Alternativa, und zwar interessant von Montag, nächsten Montag, übermorgen bis Sonntag, den 24. November. Da gibt es Filme, interessante deutsche Filme mit spanischen Untertiteln. Wer ein bisschen mehr bezahlen will, der soll in das CCCB gehen. Dort darf er dann 5,50 Euro bezahlen. Wer es ein bisschen billiger haben will, in die Filmoteca, da kostet es 4 Euro. Und wer es noch ein bisschen billiger haben will, der soll sich einen Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut besorgen, da muss er dann nur 3 Euro bezahlen. Also 20 Jahre besteht es jetzt, dieses Festival, und was die jetzt machen, ist, die präsentieren jetzt Klassiker des deutschen Films und noch mehr natürlich, eine Auswahl von den Filmen, die viel Erfolg hatten und die sie in den letzten 20 Jahren da gezeigt haben. Also was deutsche Filme anbelangt, da ist Alice in den Städten von Wim Wenders, Mein liebster Feind, das ist Klaus Kinski von Werner Herzog. Dann Liebe ist kälter als der Tod, Fassbinder und Black Box BRD von Andres Weil. Und auch noch im Wettbewerb von Ramon Zürcher, das merkwürdige Kätzchen. Ich weiß jetzt nicht, wann jeder von diesen Filmen läuft. Da wäre es am besten wahrscheinlich mal auf die Website von denen zu gucken. Das ist http und dann alternativa.cccb.org. alternativa.cccb.org. Nächste Woche ab Montag. Ja, klingt interessant. Also, Filmfans, hingehen. Ich selbst habe mir einen amerikanischen Film angetan und ich muss sagen, ich bin begeistert. Gravity. Jawohl, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Ich habe mir Gravity angesehen in 3D und das ist wirklich ein Kinoerlebnis. Bevor ich etwas dazu sage, hören wir mal rein in den Trailer. Wunderschön, nicht wahr? Was? Der Sonnenaufgang. Fantastisch. Kilometer über der Erde ist der Blick atemberaubend. Ja, da fliegt die arme Sandra Bullock in einem Trümmermeer durch den Weltraum. Es ist ein Wunder, dass ihr da nicht der Raumanzug aufgeschlitzt wird und dass sie nicht verletzt wird. Der Film Gravity ist in erster Linie ein visuelles Spektakel. Der Film hat so gut wie kaum eine Handlung. Wenig Handlung, aber unheimlich viel Action und gut gemachte Action. US-amerikanisch-britischer Science-Fiction-Thriller heißt es da offiziell, nur von Science-Fiction ist nicht viel zu sehen. Es gibt praktisch nichts, was es im Moment nicht gibt. Meiner Meinung nach ist ein Science-Fiction-Film ein Film, der sich in die Zukunft fantasiert und Dinge beschreibt, die es in Zukunft irgendwann geben könnte. In dem Film Gravity ist alles da. Es gibt nichts, was es nicht schon gibt. Es gibt das Hubble-Teleskop, es gibt die Satelliten, es gibt die Problematik mit den Weltraumtrümmern, die um unseren Planeten kreisen. Es gibt die Anzüge, es gibt die Raumstationen von verschiedenen Nationen. Also, als Science-Fiction-Film würde ich den so nicht durchgehen lassen. Offiziell heißt er aber so, von Herrn Alfonso Cuarón, der ist von diesem Jahr, vom August, ist er bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig zum ersten Mal gezeigt worden. Der Filmstart in Deutschland war übrigens am 3. Oktober, hier glaube ich sogar etwas früher, wenn ich mich nicht irre. Originalsprache ist Englisch. Hervorzuheben in der Besetzung sind natürlich Frau Sandra Bullock, die spielt da die Dr. Ryan Stone, George Clooney, Matt Kowalski. Und mehr Leute sieht man auch nicht. Man sieht dann noch eine Leiche. Das ist einer der Astronauten, dem ein Satellitentrümmer das Gesicht zerfetzt. Die Handlung ist schnell erzählt. Der altgediente Astronaut Matt Kowalski und Missionsspezialistin Dr. Ryan Stone sind gemeinsam mit drei anderen Astronauten in einem Space Shuttle mit der Missionsnummer STS-157 im Weltall. Es ist Matt Kowalskis letzter Einsatz, weshalb er etwas wehmütig ist. Für die Ärztin Dr. Ryan Stone hingegen ist es der allerletzte Flug im Space Shuttle und ihr erster Außeneinsatz im All. Die beiden Astronauten führen zusammen mit einem dritten Kollegen Reparaturarbeiten am Hubble-Weltraumteleskop durch und stehen in ständigem Kontakt mit der Kommandozentrale der NASA in Houston. So erfahren Stone und Kowalski, dass ein russischer Satellit im Orbit zerstört wurde und die Trümmerteile ziellos in der Umlaufbahn treiben. Da aktuell laut Houston keine Gefahr bestehe, setzen die Astronauten ihre Arbeit zunächst fort. Nach kurzer Zeit geht von Houston ein erneuter Funkspruch ein, dass die Trümmerteile des russischen Satelliten andere Satelliten getroffen haben, sich das Trümmerfeld dadurch dramatisch vergrößert hat und nun doch eine ernste Gefahr für die Crew am Hubble-Teleskop besteht. Der Außeneinsatz soll sofort abgebrochen werden. Kowalski und Stone versuchen, das Hubble vom Space Shuttle so schnell wie möglich zu lösen und zurück in das Shuttle zu gelangen. Und da geht's schon los. Die Trümmerteile schlagen mit voller Wucht am Ort des Geschehens ein und treffen den dritten Astronauten tödlich. Durch die zahlreichen Einschläge werden das Space Shuttle und das Hubble-Teleskop zerstört. Kowalski und Stone werden durch umherfliegende Trümmer vom Schiff weggeschleudert. Keine Kontrolle! Frau Stone an Sandra Bullock wird hinaus ins offene Weltall gestoßen und dreht sich unkontrolliert um ihre eigene Achse. Trotzdem kann sie wieder Funkkontakt mit Kowalski aufnehmen, der sie zu beruhigen versucht. Mehr erzähle ich nicht. Wie gesagt, der Film ist ein absolut visuelles Ereignis. 3D ist in diesem Fall total gerechtfertigt, andere Filme nicht. Da ist 3D eher so ein, ja, wie soll man sagen, ein Spielzeugspektakel. Aber hier macht es Sinn. Man sieht die Tiefe des Weltalls, man sieht die Trümmer kommen. Und eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn Sandra Bullock, ich will nicht zu viel erzählen, aber ich sage nur, sie weint. Im Weltall. In der Schwerelosigkeit. Eine Träne löst sich aus ihrem Auge und schwebt als kleine Wasserkugel in den Zuschauerraum und genau auf die Zuschauer zu. In 3D natürlich. Tolles Erlebnis, tolles Kinoerlebnis. Kann ich jedem empfehlen, der auf so etwas steht. Immer mit der Einschränkung im Rahmen dieses Genres und im Rahmen des Spektakels, das man da sehen will. Visuelles Spektakel vom Feinsten. Gravity, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich. Der Film dauert 90 Minuten. Keine Minute lässt einen da teilnahmlos sitzen. Man ist wirklich von Anfang an bis zum Schluss, ja, wie soll ich sagen, man sitzt da und hat das Gefühl, das Weltall dreht sich um einen rum. Contrabanda FM 91.4. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu werden, die Zeit zu vergehen, die Zeit zu ernten, die Zeit zu sehen, die Zeit der Freude, die Zeit des Leids, die Zeit des Lachens, die Zeit zu trauern. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dreht. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu bauen, die Zeit zu zerstören, die Zeit des Duldens, die Zeit sich zu empören, die Zeit zu kämpfen, die Zeit zu fliehen, die Zeit zu hassen, die Zeit zu lieben. Seit Ewigkeiten sehen, wie diese Welt sich dreht. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu verstummen, die Zeit zu schreien, die Zeit der Reue, die Zeit zu verzeihen, die Zeit der Erlösung, die Zeit der Qual, die Zeit der Wärme, die Zeit der Kälte. Ewigkeiten sehen, sehen, sehen, wie unsere Welt sich dehnt, dehnt, dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu gewinnen, die Zeit zu verlieren, die Zeit des Zorns, die Zeit der Gewalt, die Zeit der Versöhnung, die Zeit für den Sieg, den Sieg des Friedens in der Welt über den Krieg. Seit Ewigkeiten sehen, sehen, sehen, wie unsere Welt sich dehnt, dehnt, dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Gibt's eins? Niemandsland. Felicitats pel cinquè aniversari. Gibt's eins? Una veu lliure, una veu lliure. Niemandsland, terra de ningú. Contrabanda FM 91.4. Hola, estáis escuchando Ni Man's Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos, Contrabanda FM 91.4. Ja, fast schon zum Ende unserer Sendung waren das Grüße von Hörern aus aller Welt fast. Ja, Werner, am Wochenende gibt es da etwas, was du den Hörern empfehlen kannst? Kino, ja, Demo, zu Hause Engagement bleiben, sich ins Bett legen, und warm beten, zudecken und ein gutes Buch zur Hand nehmen und Nachttischlämpchen an, weil es ja so dunkel geworden ist. Das wäre meine Empfehlung für dieses Wochenende. Barca spielt auch nicht, also dann machen wir doch einfach das, oder? Gute Idee. Vielleicht noch ein Gläschen Glühwein neben das Bett stellen. Na gut, so kalt ist es nun auch nicht. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ist mal gerade, haben wir mal hier so 12 Grad oder sowas. Das mal, ist also mal sehen, was passiert, wenn wir uns jetzt verabschieden und die Kopfhörer abnehmen. Dann die Ohren abfrieren. Nee, dann hören wir den Donner und sehen die Blitze, die da draußen stattfinden. Ja, das stimmt. Während der Sendung hat es hier ganz schön gedonnert und geblitzt. Draußen ist einiges los in der Atmosphäre und wir finden das klasse, also ich zumindest. Und wir freuen uns, dass die Stadt gereinigt wird, die wird durchgespült. Jo. Ich verabschiede mich schon mal für bis nächste Woche. Also ich hoffe, dass ich weder vom Blitz erschlagen werde, noch den Moschus des Quadra in die Hände fallen. Und dann bis nächsten Samstag. Jo, tschüss Werner, alles Gute. Niemandsland verabschiedet sich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. zwei Stunden Niemandsland zu hören. Zum Schluss vielleicht noch eine Ankündigung. Wolfgang Niedecken wird 2014 auf Tour gehen. Zieht den Stecker Tour, weil er wird da Unplugged spielen. Das heißt ohne elektrische Verstärker, ohne elektrische Gitarren, sondern einfach nur mit Akustikgitarren. Halten Sie die Ohren steif. Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Bis nächste Woche. Ab Montag, Dienstag etwa die heutige Sendung im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Das war's. Tschüss, Agur, yo, halten Sie die Ohren steif. Ich weiß noch, wie der Blödsinn traf, vermutlich auch wo dran hat Loch, wenn auch nicht ganz nüchtern war, Maria. Die Tür ging ab und du kommst rein, und immer klar, die muss es sein, der Engel da, der Sonne schien, Maria. Die Repertoire an Sprüch war dünn, und die Krette tatsächlich hin. Du nicht einfach wegen Jens, Maria. Oh, Michele, hast du die da? Oh, ich mein, hat das gewagt. Auf jeden Fall sind lange nach, Maria. Ich selber fliehe in die nächste Stadt. Das hat ja Spurwein noch klar gemacht. Und ihre Hetz aus Gäse wachs, Maria. Fernsehstudio mit so viel Glück und ein Museum mit so wenig Zick. Am nächsten Morgen schon der Fluch zurück, Maria. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Aber es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Wir wandeln uns von einer Rechtsgesellschaft in eine Sicherheitsgesellschaft. Und das geht über den Apparat der Militarisierung. Und das ist das Bedrohliche. Soweit es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen den neuen elektronischen Reisepass der zweiten Generation heute vorstellen. Im neuen Pass werden nun zwei Fingerabdrücke gespeichert. Soweit es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Hallo, mein Name ist Ed Snowden. Vor etwas über einem Monat hatte ich Familie, ein Haus im Paradies und ich lebte in großem Wohlstand. Ich hatte auch die Fähigkeit, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss, ihre Nachrichten zu suchen, zu beschlagnahmen und zu lesen. Jedermanns Nachrichten zu jeder Zeit. Das bedeutet, die Macht, das Schicksal von Menschen zu ändern. Es ist auch ein schlimmer Rechtsbruch.